إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtes auf Arabisch und Deutsch, und wir machen weiter inshallah mit der Erklärung von Subul Salam, und wir waren bei Thema Al-Fara'id, das bedeutet bei Thema Erbschaft im Islam. Und wir waren bei Hadith 882 sind wir bei. Nicht vergessen, Geduld haben. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. هنا قبل أن نتابع، بارك الله فيكم، في هذا البحث فلا بد أن نفهم شيئا حتى بارك الله فيكم نتابع. قلنا أن أسباب الإرث النسب، أولا النسب لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولا النسب، ثم الولاء، الولاء لأن الولاء لمن أعتق، ثالثا النكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذه هي أسباب الإرث، أسباب الإرث. وأما المستحقون للتركة فهم ثلاثة: ذو فرض، ذو فرض، يعني الله سبحانه وتعالى فرض له، وعصبة، العصبة، العصبة هم جمع عاصب، وهم بنو الرجل وقرابته، والمقصود بهم من يصرف لهم الباقي من الإرث بعد الفروض والرحم. الرحم هم الأقارب، هم الأقارب. هؤلاء هم الذين يستحقون الإرث، وهناك من يحجب وهناك من يحرم، من عفوا نعم يحرم من الإرث. أما المحجوب فهو منعه لوجود شخص آخر له حق فيه، والحرمان المقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع كالقتل، كالقتل، لأن الذي يقتل ما له من الإرث، أو اختلاف الدين، أو الرق، أن يكون عبدا مملوكا. فهنا قضاء ابن مسعود رضي الله عليه فيما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخت مع البنت في بنت وبنت ابن وأخت، يعني رجل عنده أخت وبنت وابن وبنت ابن، فالأخت مع البنت وبنة الابن عصبة، أي لأنهم يصرف لهم الإرث. فالأخت هنا تعطى بقية الميراث، قلنا العصبة ليبقى من الميراث يعطاه، وأبو موسى الأشعري أفتى أولا بأنه للأخت النصف، ولكن أمر أن يسأل ابن مسعود، فقال أبو موسى بعد ذلك: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم عن ابن مسعود. فالصحيح هو كما أفتى به ابن مسعود رضوان الله عليه، أي أن البنت الابنة تأخذ النصف، وابنة الابن السدس، فصاروا ثلثين، وبقي الباقي للأخت، بقي الباقي للأخت. وهنا الأخت، طيب إذا كانوا أخوات يتقاسم هذا الباقي. والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. ابن مسعود hat eine Verteilung von Erb von der Erde. Ein Mann ist gestorben und er hat eine Tochter, Tochter von einem Sohn, Enkeltochter von dem Sohn und eine Schwester. Das heißt, der Mann hat eine Schwester, eine Tochter und ein Enkeltochter. Ibn Mas'ud sagte, die Tochter bekommt die Hälfte und die Enkeltochter bekommt Sechstel. Die sind jetzt zwei Drittel geworden. Und was bleibt, nimmt die Schwester vom Verstorbenen. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Jetzt haben wir nicht, damit man das versteht hier, wir haben voriges Mal das erklärt, ich erkläre nochmal, damit man besser versteht. Und zwar, wir haben im Islam Erbrecht. Also die Erbe wird im Islam an bestimmte Leute verteilt. Und diese Leute wurden alle im Koran erwähnt und in der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer darf erben? Erstens Verwandte, Blutverwandte. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. Dass diejenigen, die verwandt sind, die nehmen voneinander. Und dann zweitens, النِكَح, Heirat. Weil die Frau Erbe von ihrem Mann nimmt und der Mann nimmt von seiner Frau. Sie sind natürlich sterben. Drittens, Al-Wala. Was ist Al-Wala? Das haben wir voriges Mal auch erklärt. Das ist zum Beispiel, wenn ein Sklave befreit wird, dann hat der Besitzer von diesem Sklave das Recht, die Erbe von ihm zu nehmen, wenn er auch frei geworden ist. Wenn er kein Kinder hat, niemanden hat, dann hat er das Recht. Das sind sozusagen die drei Arten. Das sind die drei Arten, barakallahu fikum, von, oder die drei Gründe für die Erbverteilung. Aber es gibt auch bestimmte Leute, die nicht erben dürfen. Das heißt, sie werden, die Erbe ist ihnen verboten. Und die Gründe dafür sind erstens, wenn derjenige, der Erbe bekommen wird, tötet. Der tötet zum Beispiel einen Sohn, will seine Erbe vom Vater bekommen, der tötet seinen Vater, möge Allah uns bewahren. Ich meine, das ist unmöglich, wenn man undenkbar seinen Sohn, seinen Vater tötet. Undenkbar ist das. Aber es gibt Leute, die verrückt werden, die machen sowas. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qatilu la ya'ith. Derjenige, der tötet, um Erbe zu bekommen, der bekommt das nicht. Zweitens, wenn der Vater und der Sohn verschiedene Religionen haben, oder Mutter und Tochter und so weiter, weil wir voriges Mal auch das erklärt haben, das war barakallahu fikum, Hadith Usama, das war Bukhari Muslim, ein Muslim beerbt kein Kafir und ein Kafir beerbt kein Muslim. Drittens, wenn der verstorbene Sklave ähm, Das ist Sklaverei. Heutzutage haben wir das nicht. Die Leute, die am nächsten zur Person sind und die nicht erwähnt sind in dem Koran oder der Sunna, diese wird ihnen ein Teil gegeben, wenn alle Anteile von der Erde schon verteilt sind. Zum Beispiel einer bekommt Sechstel, der andere Hälfte und so weiter, da bleibt zuletzt etwas. Das nehmen die Verwandten. Und natürlich, wenn das Mann ist, dann wird er bevorzugt in diesem Zusammenhang, weil wir Hadith von Ibn Abbas schon erklärt haben, ist auch bei Bukhari Muslim, jeder soll seinen Anteil von der Erbe bekommen und wenn etwas übrig bleibt, dann ist bevorzugt ein Mann. Man kann auch Frauen geben. So, barakallahu fikum hier, da musst ihr wissen, im Islam, wir haben das auch voriges Mal erklärt, es gibt sechs Anteile. Das sind sechs Anteile, wenn man von der Erbverteilung spricht. Und zwar Hälfte, das wird halb, Viertel, Achtel, zwei Drittel, ein Drittel, ein Sechstel. Und die sind verteilt auf verschiedene Leute, die sind eigentlich, barakallahu fikum, die sind 10 von den Männern und 7 von den Frauen. Das heißt, die sind 17 eigentlich. Und das sind entweder eine Person, die schon einen Anteil bekommt durch Buch Allahs und Sunna vom Propheten, oder eine Person, die verwandt mit dem Verstorbenen ist, direkt, oder die Dritten, die sind die Verwandten, aber die bekommen nichts eigentlich von der Erde, außer wenn man alles verteilt hat und da bleibt etwas übrig, dann nennt man diese, nennt man Asbah. Das sind die Verwandten von dem Mann, die eigentlich kein Erbe ursprünglich bekommen. Wenn was bleibt, dann bekommen sie etwas. Hier, barakallahu fikum, das geht bezüglich der Schwester. Ein Mann hat eine Tochter und Tochter vom Sohn. Das wird Enkeltochter von seinem Sohn. Und er hat eine Schwester, dieser Mann. Dieser Mann stirbt. Die Tochter bekommt die Hälfte. Die Tochter bekommt die Hälfte. Und Enkeltochter bekommt Sechstel. Wie viel bleibt? Ein Drittel. Drittel bekommt das die Schwester als Asbah. Abu Musa al-Ash'ari wurde danach gefragt. Er hat gesagt, die Schwester bekommt die Hälfte. Aber dann hat er gesagt, aber vergewissert euch und fragt Ibn Mas'ud. Dann gingen die Leute zu Mas'ud, die haben ihm gesagt, er hat gesagt, ja, die Tochter bekommt die Hälfte, die Schwester, was übrig bleibt, und die Enkeltochter bekommt ein Sechstel. Dann haben sie gesagt, dann kamen sie zu Abu Musa, und sie haben gesagt, Mas'ud sagt das, er hat gesagt, ja, ich frage mich, nachdem ihr diesen großen Gelehrten gefragt habt, Habr, dass diese Überlieferung ist, darf ihr dann wir etwas verstehen. Das ist sozusagen, das muss man rechnen, wenn man über diese Al-Fara'at spricht. Und Abdullah ibn Amr قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة ورواه النسائي. وهذا تكلمنا عليه المرة السابقة فما نحتاج أن نعيد أي أن نعيده. بارك الله فيكم. حديث 883 Abdullah ibn Amr sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Es gibt keine Erde zwischen zwei Religionen oder zwischen Anhängern zweier Religionen. Das ist ein Muslim, darf nicht von einem Christen erben, ein Christ darf nicht von einem Muslim erben. Das haben wir voriges Mal auch erklärt, bezüglich Hadith Usama, radhiyallahu alayhi, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, la yarith al-Muslim al-Kafir, wa la al-Kafir al-Muslim. وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه قال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه والحديث ضعيف فإذا كان الحديث ضعيف فما نحتاج بارك الله فيكم أن نتكلم فيه بارك الله فيكم دي نيكس دي بليفرونك أخ توندات فين أختش اسأل شواخي بليفرونك عمران بن الحسين erzählte, dass ein Mann zum Propheten Muhammad s.a.w. kam und er sagte ihm, O Gesandter Allahs, mein Sohn, der Enkelsohn von mir ist gestorben. Was bekomme ich von Erbanteil? Der sagte, du bekommst ein Sechstel. Er hat ihm gesagt, dann ist er weggegangen. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihm gesagt, du bekommst auch noch ein Sechstel. Als er weg war, dann sagte ihm der Prophet Muhammad s.a.w., der letztere Sechstel ist eine sozusagen wie Spende oder Almosen, eine Entorme, das ist wie eine zusätzlicher Anteil für dich. Diese Überlieferung wurde bei Ahmed und bei Al-Arba'a überliefert und Al-Tirmidhi und das ist von Hassan al-Basri von Imran, aber Hassan al-Basri hat von Imran und Hussein nicht gehört, deshalb diese Überlieferung ist schwach und sowieso barakallahu fikum, es gibt Erbanteile für den Großvater und das kann man natürlich, aber schwache Hadithe behandeln wir nicht. وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة ولكن الحديث ضعيف ابن بريدة حديث أخت فون أختي ابن بريدة زوج بريدة بن الحصيب erzählte, dass der Prophet von seinem Vater, dass der Prophet Muhammad s.a.w. einer Großmutter ein Sechstel zugeteilt hat von der Erde. Wenn die Tochter von der Großmutter nicht lebt, das war Abu Dawud al-Nasa'i, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Sowieso, ich meine, die Mutter und die Großmutter, die bekommen ein Sudus. Das wird sowieso bekommen sie ein Sechstel, weil das im Koran ist. وعن المقدام ابن معدي يكرب أو يكرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له خرجه أحمد والأربع سوى الترمذي وحسنه أبو زرع يعني إذا ما كان في أحد يرث الإنسان وكان له خال فالخال يرثه وهذا أمر واضح لأنه الإنسان إذا ما عنده أحد من سيأخذ المال الأقارب أولى فالخال أقرب من غيره وهناك من قال أنه قد يرثه أيضا ناس غير الأقارب، ولكن الصحيح هو أن الأمر يكون في العصبة وذوي السهام وذوي الأرحام، لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس رضوان الله عليه. بارك الله فيكم. المقدام ابن معدي يكرب زاكت دس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت بس أو بتن دي أنكل متلشة زايت دي أنكل متلشة زايت ist der Erbende von demjenigen, der kein Erbenden hat. Das ist eine Person, die stirbt. Das ist bei Imam Ahmad diese Überlieferung und bei den vier außer Tirmidhi. Wenn eine Person stirbt und diese Person hat keine Leute, die ihn erben oder die Erbe bekommen, aber der hat ein Onkel mütterlicherseits. Ein Onkel mütterlicherseits eigentlich bekommt nicht von der Erde. Aber dann hier, den bekommt er. Weil er der Verstorbene keine Verwandten hat, dann bekommt diese Person die Erde. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, auch andere Leute können davon bekommen. Aber eigentlich, der Onkel ist verwandt. Und ein Verwandter wird bevorzugt in diesem Zusammenhang. Deutlicher an Abi Umamah ibn Sahl قال كتب معي عمر الى ابي عبيده انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. إذا بارك الله فيكم. إذا الإنسان ما له أحد فالله ورسوله، أي سلطان المسلمين هنا الذي ينوب عنه، فالله ورسوله مولى. المولى هنا أي أن الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل بماله وكذا يعود إلى والي المسلمين، وإذا ما كان له أحد إلا خال فالخال يأخذ ذلك، وهذا أمر واضح. أبو أمامة زاكت عمر رضوان الله عليه هات كشخيبا سو أبو عبيدة، عمر هات سو أبو عبيدة رضوان الله عليه كشخيبا. الله ورسوله مولى من لا مولى له، بس الله سبحانه وتعالى ونزان بوفيك مولى من لا مولى له. المولى بس derjenige der das beschützt und derjenige der unterstützt, derjenige der dich liebt und derjenige der sich um dich kümmert. In diesem Fall das bedeutet derjenige der auch das alles übernimmt was du verlassen hast wenn du keine Verwandten hast. Und deutlicher der sagt der Prophet und der Onkel mütterlicherseits ist der Erbende von einem, der keine Erbenden hat. Das bedeutet, wenn eine Person stirbt und diese Person hat niemanden, dann übernimmt der Richter, das wird der Staat in diesem Zusammenhang, sein Vermögen. Und das geht als Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn aber diese Person einen Onkel mütterlicherseits hätte, dann übernimmt er diese Erbanteile von dieser Person, weil hier das Hadith klar ist. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال بعض أهل العلم أن الاستهلال هو العطاس، وقال ابن الأثير استهل المولود إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيا، يعني إذا ولد هذا فله أيضا إرث. بارك الله فيكم. der Prophet Muhammad Jabir radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Baby schreit oder weint nach der Geburt, dann bekommt er auch ein Erbanteil. Das ist bei Abu Dawud und bei Ibn Hibban. Klar. Das heißt, wenn ein Baby geboren wird und das Baby ist geboren, der Prophet, warum sagt er, ist es der Helle? Das heißt, wenn er weint oder schreit, weil das ein Zeichen ist, dass das Baby am Leben ist. Aber wenn das Baby kommt und das nicht am Leben, das gestorben, dann nicht. Bei manchen Gelehrten natürlich sagen, wenn das nach 4 Monaten ist, aber eigentlich, da sollte das Baby am Leben sein, damit er einen Erbanteil bekommt. Und deshalb ein Zeichen, dass das Baby am Leben ist, ist dies, dass das Baby weint. Wallahu ta'ala ala wa ala. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي والصواب وقفه على عمر ولكنه صحيح بارك الله فيكم. المعنى أن الذي يقتل فالقتل نوعان، قتل عمد وقتل خطأ. فاختلف أهل العلم في هذا، فقالوا إذا كان القتل خطأ فهذا له إرث، أما إذا كان القتل عمدا فهذا لا شيء عليه، لا شيء له، وعليه القبض في هذه القضية، يعني عليه الحكم. والبيهقي أخرج عن خلاس أن رجلا رمى بحجرة فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته لا حق لك، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه حقك من ميراثها الحجر، وأغرمه الدية ولم يعطيه من ميراثها شيئا. فهذا إن صح هكذا بارك الله فيكم، أنه ما له ميراث، كل قاتل ما له ميراث خلاص، لو كان عمدا أو كان خطأ. وما في دليل على التفريق هذا. والله بارك الله فيكم. عمر بن شعيب von seinem Vater, von seinem Großvater erzählte, der Gesandte Allah سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم sagte, derjenige, der jemanden tötet, und da jetzt Klammer auf, wegen Erbe, Klammer zu, bekommt von der Erbe nichts. Das war ein Messer darauf. Hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten gehabt. Sowieso derjenige, der tötet absichtlich, dann bekommt er von der Erbe nicht und er muss zur Rechenschaft gezogen, das wird bei einem Richter. Aber was ist jetzt, wenn eine Person zum Beispiel jemanden von seinen Verwandten oder von seiner Familie, und er kann von ihm Erbe bekommen, wenn er das unabsichtlich tötet? Das wird falsch. Wie ein Mann, der hat einen Stein geworfen und seine Mutter kommt vorbei und der Stein kam auf der Mutter und sie ist gestorben. Ali ibn Abi Talib hat ihm keine Erbe zugeteilt. Und auch andere Sahaba. Deshalb hier, manche Gelehrten wie Malik, sie haben gesagt, wir müssen unterscheiden. Wenn das absichtlich ist, dann bekommt er keine Erbe. Wenn das nicht absichtlich ist, dann bekommt er einen Erbanteil. Aber eigentlich, es gibt keinen Beweis. Weil der Prophet sagt, er ليس للقاتل من الميراث شيء. Das heißt, derjenige, der tötet, der bekommt von der Erbe gar nichts. الله تعالى أعلى وعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني الذي يكون مستحقا من الحقوق يعني ليستحقه فإنه يكون للعصبة ميراثا. والحديث فيه قصة أن رئاب ابن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قد قال رسول الله ما أحرز، أي ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. والحديث دليل على أن الولاء لا يوظف وفيه خلاف. بالنسبة لي الولاء أنه لا يوظف. إذن الذي يتركه الوالد أو الولد من المال فهو للعصبة من كان. وهذا هو طبعا بالنسبة لي مولى لنا محمد موالي، ولكن هذا أمر كان في ذلك الوقت. بارك الله فيكم. حديث 890 هو ابن الخطاب ساكتب شوت دين بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زادن was der Vater von Vermögen hat oder von was das Kind oder der Sohn von Vermögen hat, dann bekommen das die Leute, die Verwandten sind, egal wer die sind. Das hat damit zu tun, diese Überlieferung, barakallahu fikum, das wird ahraza, was man verlassen hat, was man zum Beispiel gehabt hat. Das hat eine Geschichte, und zwar ein Ra'ab ibn Huzaifa hat eine Frau geheiratet. Und sie hat für ihn drei Söhne geboren. Dann haben sie ihr Erbanteile bekommen. Und auch sie hat Sklaven gehabt. Sie haben das auch alles bekommen. Und Amr ibn al-As war verwandt von ihren Kindern. Und sie waren dann in Syrien und sie sind dort gestorben. Dann kam Amr ibn al-As und ein Sklave von den Sklaven von dieser Frau ist gestorben. Und er hat Geld oder Vermögen verlassen. Amr ibn al-As hat das genommen, weil er sozusagen der Einzige geblieben war. Dann kamen die Brüder von der Frau. Und sie haben gesagt, nein, sie wollen einen Anteil. Dann sagte Umar, das, was der Vater oder der Sohn verlassen, ist ja Al-Asba. Und der Hadith ist ein Beweis, dass die Sklaverei nicht sozusagen vererbt wird. Für uns natürlich ist das nicht so aktuell, weil Sklaverei haben in dieser Zeit, aber damals war das anders. Von Abdullah ibn Amr ibn Umar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي. نفس الشيء أن الولاء مثل النسب، لا يباع ولا يوهب، يعني الولاء ما يورث. إنسان أعتق عبدا وهذا العبد صار عنده أولاد، فما يستطيع الإنسان أن يأتي ويقول أنا أريد مال الأولاد أيضا، لأن هذا ليس له، إنما هو له شيء في الولاء، أما في البقية لا. بارك الله فيكم. عبد الله بن عمر ذاك تربى خوفية محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء في هذا ده سكلات بس الولاء بدول تسوي تسمى بشبيل أنا بيزون هات سكلافة und diese Person befreit die Sklave und diese Sklave hat Vermögen und wenn der befreite Sklave stirbt, dann bekommt der die Person, die diesen Sklaven besitzt hat, der bekommt die Erbe für diesen. Und deshalb, dies ist wie Verwandtschaft geworden, aber Al-Wala wird nicht vererbt und man kann das auch nicht schenken. Das wird das nur bei der Person, bei der befreiten Sklaven. Später, das ist was anderes. Das kann man nicht sagen, ja, auch dein Enkelkinder und Enkelkinder und so weiter. Das geht nicht in unserer Religion. Auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, barakallahu fikum, jetzt aktuell in unserer Zeit, weil das in damaliger Zeit passiert, in unserer Zeit ist das anders. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة. بارك الله فيكم. Das letzte in diesem Kapitel ist Hadith Abi Qalaba von Anas radhiyallahu anhu. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der am meisten Wissen hat bezüglich Erbrecht, ist Zayd ibn Thabit. Der Sahabi Zayd ibn Thabit ist der meist Wissende diesbezüglich. Allah ta'ala ala wa a'lam. Das heißt, wenn ihr verschiedene Meinungen habt bezüglich Erbrecht, dann kehrt zu Zayd ibn Thabit. Und Zayd ibn Thabit ist bekannt, dass er auch den Koran am besten gelesen hat und er hat den Koran, der war beauftragt mit der Sammlung des Koran zur Zeit von Uthman radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum, nur eine kurze Pause, 10 Minuten, dann machen wir weiter. Es bleiben noch halbe Stunde ungefähr. Nur eine kurze Pause. Jetzt, ich komme nachher, okay? طيب، wir werden hier stoppen inshallah, aber wir machen weiter mit etwas Interessantes. Ich werde euch jetzt erklären sozusagen wer was bekommt بإذن تعالى. Das ist interessant zu schreiben. Das wird versucht, was zu schreiben, weil diese Informationen auf Deutsch, denke ich, findet ihr fast nirgends. Ich sage nicht, ihr findet eventuell, aber nicht so, inshallah. 20.04.10. Wir haben gesagt, تكلمنا بارك الله فيكم وقلنا هنا سنقف ولكن سنتكلم الآن من هم الوارثون من هم الذين يرثون من الرجال ومن النساء ونسبة كل واحد نسبة كل واحد وطبعا الواحد إذا كتب يكون أفضل. الوارثون من الرجال عشرة من الرجال عشرة الابن وابنه وإن نزل يعني الابن والابن الابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن إلى غير ذلك. الأب وأبوه وإن على، الأب وأبوه وإن على، قل تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. صاروا أربعة. الأخ وابنه وإن تراخى، الأخ وابن الأخ وإن تراخى يرثون. العم وابنه يعني العم وابن العم وإن تباعد، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثمانية. تاسعا الزوج، عاشرا المولى المعتق لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. المعتق المولى المعتق المولى المعتق صاروا عشرة. بارك الله فيكم. يسمن von den Männern. Wer bekommt ein Anteil von der Erde von den Männern? Erstens der Sohn. Der Sohn. Zweitens der Enkelsohn und alles was tiefer ist. Das wäre der Sohn, der Enkelsohn, der Urenkelsohn und so weiter nach unten. Und nicht Urenkelsohn, sondern der Enkelsohn von dem Sohn und so weiter. Drittens der Vater und der Großvater und der Urgroßvater und so weiter nach oben. Da sind das vier. Fünftens der Bruder. Sechstens der Sohn des Bruders, das wird der Neffe. Der bekommt auch einen Anteil. Siebten, der Onkel. Achten, der Cousin. Warum diese Leute bekommen? Weil die verwandt sind. Wenn alles verteilt wird und diese bleiben, dann bekommen sie einen Anteil. Der neunten, der Ehemann. Der Ehemann. Und zehnten, der Besitzer einer Sklave, der befreit wurde. Sklave wird befreit und der Besitzer eigentlich. Weil der Prophet sagte, Al-Wala'u liman a'taq. Dass derjenige, der diesen Sklaven befreit hat, wenn der Sklave später stirbt, dann bekommt er das Vermögen, weil der Sklave niemanden hat. Das sind die zehn. Von den Männern. Jetzt von den Frauen. Von den Frauen. An-Nisa Sab'a. Al-Bintu wa al-Ula al-Bint. Al-Thaniya wa Bintu al-Ibn. Bint al-Ibn. Al-Bint. بنت الابن. حديث ابن مسعود لما اخت وبنت وبنت ابن فاعطاها السدس. ثالثا الام. رابعا الجده. خامسا الاخت. سادسا الزوجه. وسابعا المولى المعتقة إذا كانت وحدة عندها عبد مثلا أو عندها أمة فغلام أو أمة فإنها لها. بارك الله فيكم. تزيبن فخوين دي إرب بكمن دي زند دي تخت und die Tochter vom Sohn, die Enkeltochter, die Mutter und die Großmutter, vier, die Schwester, die Frau und die Frau, siebten, die Frau, die eine Sklavin gehabt hat oder Sklave, und sie hat diese Sklave, Sklave befreit, dann bekommt sie die Erbe von ihm. Das sind sozusagen 17 Leute, die eigentlich Erbe bekommen. Wenn keiner davon ist, dann sieht man in der Familie. Wenn keiner, wenn die Person überhaupt keine Familie hat, gar nicht, dann bekommt der Staat die Erbe. Oder nicht die Erbe, Vermögen, was er gehabt hat, dann sagt man keine Erbe mehr. وكما ذكرنا قلنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. من يأخذ ماذا والحصة؟ انتبهوا. النصف لخمسة والربع لاثنين صاروا سبعة والثلثان عفوا والثمن لواحد صاروا كم ثمانية والثلثان لأربع صاروا 12 والثلث لاثنين والسدس لسبعة هؤلاء هم الذين يأخذون الإرث هذه الفروض. النصف فرض لخمسة. بارك الله فيكم. Das ist ein bisschen kompliziert, deshalb habe ich euch gesagt, das wäre das man schreibt. Wir haben gesagt, in dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala gibt es sechs Anteile, Erbanteile. Die Hälfte, Viertel, Hälfte des Vermögens, Viertel, Achtel, zwei Drittel, Drittel, Sechstel. Das sind sozusagen die Anteile im Koran. Die Hälfte bekommen fünf Leute. Viertel, zwei, Achtel, eins. Zwei Drittel, vier, Drittel, zwei, und Sechstel sieben. Natürlich, das sind nicht wie man denkt. Das sind nicht wie man denkt, dass die Sache so leicht ist. Einfach, ja, sag mal, es gibt andere Regeln, die damit verbunden sind. Es gibt andere Regeln, die damit verbunden sind. Okay. النصف يا أخوة هو للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. للزوج إن لم يكن للزوجة ولد. لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا كان لها ولد يختلف. إذا كان لها ولد الأمر يختلف هنا. فتأخذ الثمن. نعم. واحد على ثمانين. إذا عنده ثمانين، إذا في ثمانين، هي تأخذ ثمنة. يعني عندها 8 مثلا، عندها 8000 تأخذ 1000 واحدة على 8 من التاريخ. إذا ما في للزوج ولد، إذا ما في للزوجة ولد عفوا، نحن تكلمنا عن الزوجة، الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد يأخذ نصفه. الثاني البنت تأخذ نصف إذا كانت واحدة، بنت واحدة عنده تأخذ النصف، وبنت الابن، وبنت الابن إذا ما كان عنده إلا بنت ابن تقوم مقامه. إذا ما له ولد، فما إذا كان عنده ولد فتأخذ السدس. الأخت الشقيقة والأخت لأب وليس له ولد، يعني هو ما عنده ولد، ما عنده ولد، مات وما عنده ولد، فتأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تأخذ النصف. هذا الأصل في الإرث، هذا الأصل في الإرث. بارك الله فيكم. دي هلفته بكومن، دي هلفته بكومن. Erstens, der Mann, der Ehemann, wenn die Ehefrau kein Kind hat, dann bekommt der Mann, wenn sie stirbt, die Hälfte des Vermögens. Zweitens, die Tochter, wenn der Mann nur eine Tochter hat, nur eine Tochter, die hat keine Brüder und so weiter, dann bekommt die Tochter die Hälfte. Die Enkeltochter von dem Sohn, das heißt die Tochter von dem Sohn, bekommt sie auch die Hälfte, wenn der Sohn oder wenn der Verstorbene keine Kinder hat, außer diese Tochter. Dann die Schwester oder die Halbschwester, wenn der Mann, der Verstorbene, keine Kinder hat, dann bekommt sie die Hälfte. الربع فرض اثنين. الزوج إن كان للزوجة ولد، انتبه الآن، الزوج إن كان للزوجة ولد، قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الزوج إذا كان للزوج ولد، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد، يعني الزوجة لها الربع، فإذا كان له ولد تأخذ ثمن. الزوج له النصف، فإذا كان للزوجة ولد فله الربع. بارك الله فيكم. ein Viertel des Vermögens، ein Viertel des Vermögens bekommt der Mann, wenn die Frau ein Kind hat. Normalerweise, wir haben gesagt, der Mann bekommt die Hälfte, wenn die Frau keine Kinder hat. Wenn die Frau aber Kinder hat, dann bekommt der Mann Viertel. Die Frau bekommt Viertel von Vermögen, von der Erbe jetzt als Anteil, wenn der Mann keine Kinder hat. Wenn er Kinder hat, dann bekommt sie Achtel. الثمن فرض للزوجة إن كان للزوج ولد. أختل ist für die Frau, wenn die Frau Kind hat. Da haben wir die drei. Das heißt die Hälfte, Viertel, halb, Viertel und Achtel. Immer halbieren. Jetzt die drei. Dann bleiben noch die drei. Zwei Drittel. As-Suluthan, Fardu Arba'a. Arba. Al-Bintan, Wabinta, Al-Ibn. Al-Bintan, Wabinta, Al-Ibn. لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فلذلك قضى ابن مسعود رضوان الله عليه, انتبه شو قضى, قضى للبنت النصف ولبنت الابن قضى لها السدس لأنه ثلثان ثلثان. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, ثلثان بقي ثلث من أخذته الأخت لأنها عصبة. والأختان الشقيقتان والأختان لأب فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. شوف النصف, النصف لواحدة والثلثان لأكثر من اثنتين. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. بارك الله فيكم. زواي درتل بكومن فير لويته. دي زواي زواي تشتا ودي زواي انكل تشتا. Eins und zwei. Und die zwei Schwestern oder Halbschwestern, die bekommen auch Zweitel, Drittel. Wir haben gesagt, wenn eine Tochter ist, allein, dann bekommt sie die Hälfte. Wenn eine Enkeltochter ist, dann bekommt sie die Hälfte. Wenn sie mehr als eine sind, das wird zwei Töchter oder zwei Enkeltöchter, dann bekommen sie beide zwei Drittel. Das wird dann verteilt auf sie. Wenn sie zum Beispiel drei sind, zwei Drittel durch drei. Wenn sie vier sind, zwei Drittel durch vier. Und so weiter. والثلث فرض اثنين. الأم إذا لم تحجب. فإن لم يكن له ولد وورثه, وورثه عفوا أبواه فلأمه الثلث. كيف لم تحجب؟ يعني ما في عنده مثلا, ما في عنده أولاد. فإن لم يكن له ولد, لأنه إذا كان له ولد الأم شوي يحجب من حقها. الثلث فرض الاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم, لأم مو لأب, لأم. وإن كان رجل يورث كلالة, كلالة ما له أحد يعني, أو امرأة وله أخ أو أخت ما له أولاد أو أخت, فلكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني الكل إذا هذا ما عنده أولاد, ما عنده أخوة من الأب والأم, عنده أخوات عفوا, أخوات وأخوة من أم, فيأخذوا, فيأخذوا الثلث, يشترك جميعا في الثلث. فإن فله أخت, أخ أو أخت, فلكل منهما السدس. والسدس عفوا ein Drittel bekommen zwei Leute. Die Mutter von dem Verstorbenen, wenn sie nicht gesperrt wird. Wann wird sie gesperrt? Wenn er Kinder hat. Und die Brüder und die Schwestern mutterlicherseits, Halbbruder, Halbschwester, seitens der Mutter, nicht Vater, wenn sie mehr als zwei sind, wenn sie eine sind, dann bekommen sie Sechstel eigentlich. Aber wenn sie mehr als zwei sind, dann bekommen sie alle Drittel. والسدس فرض سبعة. السدس فرض سبعة. الأم مع الولد أو الإخوة، الأم مع الولد أو الإخوة، لقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن السدس فرض الأم مع الولد أو الإخوة، مع الولد عنده ولد أو عنده إخوة فلها السدس الأم. اسم البركة الله فيكم زكستل بكمت دي موتا ذن دي فشتوغ بني كيندهات أودا بويدا. ثانيا الجدة عند عدم الأم، يعني الأم ميتة والبنت يعني الحفيدة ماتت، فالجدة تأخذ السدس إذا ما في أم، يعني تأخذ نصيب الأم. Zweitens die Großmutter wenn die Mutter gestorben ist. Das heißt, es gibt eine Enkeltochter. Diese Enkeltochter stirbt und die Mutter von ihr ist schon gestorben, aber die Großmutter lebt. Dann bekommt die Großmutter Sechstel. Und das ist Ijma' Konsens. الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى، إذا كان واحد ذكر أو أنثى من ولد الأم فأخذ السدس، والآية واضحة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الثلث دغتنز بارك الله فيكم دي بيزون دي أنسل بيزون فن دموتا دسويدت دي برودا ein Bruder oder eine Schwester mütterlicherseits wenn nur eins ist und die Person stirbt, dann bekommt die Schwester oder der Bruder ein Sechstel. رابعا بنت الابن بنت الابن مع بنت الصلب، هذا تكلمنا على حديث ابن مسعود. Viertens die Enkeltochter vom Sohn wenn die Tochter am Leben ist. Das ist Hadith ibn Mas'ud, was wir schon erklärt haben. Khamisan al-ukhtu min al-ab ma'a al-ukht al-shaqiqa. Al-ukht min al-ab ma'a al-shaqiqa. Yani rajul 'indahu ukht shaqiqa wa ukht min ab. Umat wa ma 'indahu walad. Fata'khudh al-ukht wal-ukht ta'khudh sudus الأخت لي لي لي لي لي لي للأب، والأخت الشقيقة تأخذ الأخت من الأب تأخذ السدس، نعم، والأخت الشقيقة الشقيقة تأخذ النصف، وسدس النصف بيصيروا ثلثان، صحيح. الأب مع الولد إذا كان الرجل مات وعنده أب، رجل مات وعنده أب وعنده ولد فأخذ الأب سدس، والجد عند عدم الأب، الجد حي الأب يموت وميت، وابن يعني الحفيد يموت فيأخذ الجد السدس عند وجود الأب، عند عدم وجود الأب، لأنه حكم الجد هو حكم الأب. بارك الله فيكم. دان فمفتن دي شفستا دي شفستا دي هلب شفستا دي هلب شفستا فتلش زايت ذن اين شفستا دا است die bekommt dann die Schwester, die Halbschwester, väterlicherseits ein Sechstel. Dann der Vater von den Verstorbenen, bekommt ein Sechstel, wenn der Verstorbene Kinder hat. Und wenn Enkelkind stirbt und der Vater ist schon gestorben, der Großvater aber lebt, dann bekommt der Großvater auch ein Sechstel. Alles, was übrig bleibt, dann wird das sozusagen an die Al-Asba verteilt. Das wird an die Verwandten. Wenn keine Verwandten mehr da sind, dann wird das vom Staat übernommen und das wird an die sozusagen an die Armen oder Haus des Geldes von Muslimin, das wird weiter verteilt. Und zuletzt bezüglich Al-Mawarith gibt es, was ich gesagt habe, entweder Leute, die dürfen nicht erben, wenn sie auch, die bekommen einen Anteil, aber sie dürfen das nicht bekommen, wie zum Beispiel, wenn der Sohn seinen Vater tötet, oder seine Mutter oder Tochter tötet ihren Bruder und so weiter, oder ihr Kind und so, dann darf sie nicht. Zweitens, wenn der Vater eine andere Religion hat als die Kinder oder umgekehrt, und Ar-Riq, das wird Sklaverei. Und dann gibt es noch etwas, das heißt Al-Hajib, das wird Sperrung. Die Sperrung kommt, wenn zum Beispiel, wenn bestimmte Leute dabei sind und die sperren den Anteil von den anderen. Oder wenn alles schon verteilt wird, dann barakallahu fikum, macht man das so. Auf jeden Fall, das ist ein langes Thema, Al-Mawarith. Und das ist nicht leicht, wie man denkt jetzt. Natürlich, ich das erkläre das schnell, aber als wir das gelernt haben, wir haben monatelang dafür gebraucht, dass man diese, sage ich jetzt, Prozente lernt und diese Anteile lernt und wer bekommt hier und wo bekommt. Und natürlich, heutzutage, man denkt, dass die Sache leicht ist, ja, aber in den Familien, das ist nicht so leicht und meistens bei den, in den Ländern, dass man nicht sofort die Erbe verteilt. Ja, dann bekommt, die haben alle zum Beispiel ein Haus, der Großvater ist gestorben, dann starb die Großmutter, ein Sohn ist gestorben, dann die Tante ist gestorben und die Enkelkinder von hier und die Geschwistern von hier und alles ist durcheinander. Dann musst du, das ist wie eine mathematische Formel dann. Und da musst du wirklich das alles rechnen. Detailliert. Alles rechnen. Und ich habe noch etwas, und da kommen wir zu Ende, inshallah. Aufpassen, das geht nicht, wie manche denken, dass immer die Männer mehr bekommen als die Frauen in der Erbe. Weil das Bekannteste ist, dass man sagt, ja, der Sohn bekommt doppelt wie eine Tochter. Das ist nur in diesem Fall. Aber ihr habt gemerkt, gerade, als ich erzählt habe, dass Frauen auch zwei Drittel bekommen. Wenn auch ein Mann existiert, dann bekommt die Frau mehr. Deshalb in manchen Fällen bekommen die Frauen mehr, in manchen Fällen bekommen die Männer mehr, in manchen Fällen bekommen sie das Gleiche. Es gibt gleich mehr Mann, mehr Frau und es gibt Fälle, die bekommen gar nicht. Deshalb, das ist alles koranisch zu beweisen. Und wichtig ist, bitte zu unterscheiden. Im Islam gibt es Unterschied zwischen Erbrecht und Testament. Al-Wasiyya im Islam ist anders als Erbrecht. Und das werden wir, inshallah, kommenden Dienstag erklären, was Al-Wasiyya bedeutet, was Testament ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von mich annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sallallahu ma'al Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wir treffen uns morgen, inshallah, zum Unterricht ab ungefähr 20:45 Uhr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.